Parkbank wartet abends auf die Pärchen, der Lottospieler auf die richtige Zahl. Die Kinder warten auf die alten Märchen, die Junggesellen auf die Damenwahl. Aber ich warte auf dich, weil ich dich schon so lange, lange, lange, lange nicht mehr sah. Aber ich warte auf dich. Und es wär herrlich für mich, einfach herrlich für mich, wenn ich sagen könnte, endlich bist du da. Die Mädchen warten auf die Sommerträume, die Zeitungshändler auf das Magazin. Der Dichter wartet stets auf neue Reime, der Komponist auf neue Melodien. Aber ich wart auf dich, weil ich dich schon so lange, lange, lange, lange nicht mehr sah. Aber ich wart auf dich und es wär herrlich für mich, einfach herrlich für mich, wenn ich sagen könnte, endlich bist du da. Weibchen, der Kater wartet nächtlich auf die Katz. Der Täuberich erwartet früh sein Täubchen, mein Nachbar wartet auch auf seinen Schatz. Aber ich wart auf dich, weil ich dich schon so lange, lange, lange, lange nicht mehr sah. Aber ich wart auf dich. Und es wär herrlich für mich, einfach herrlich für mich, wenn ich sagen könnte, endlich bist du da. Aber ich wart auf dich, weil ich dich schon so lange, lange, lange, lange nicht mehr sah. Aber ich wart auf dich. Und es wär herrlich für mich, einfach herrlich für mich, wenn ich sagen könnte, endlich bist du da. Hört die alten Möwen schreien. gehen in die alte Ferne. Die alte Schnulze liegt nun jedem Mann schon quer. Der alte Mann jedoch verliert nicht seine Ruhe. Die alten Ohren hören dieses Lied nicht mehr. Ich höre von irgendwo tausend schöne Melodien. So war mir noch nie, die Welt scheint irgendwie verdreht. Alles lacht mir zu, ich spüre es im Nu. Heute wird noch was geschehen. Das ist so ein Tag, an dem ich etwas mag. Oh Glück. Und nicht die Sonne scheint, wenn grau der Nebel fällt, für mich war nie die Welt so schön, so schön. Heute bin ich froh, ich höre von irgendwo tausend schöne Melodien. So war mir noch nie, die Welt scheint irgendwie verdreht. Die Sonne scheint, wenn grau der Nebel fällt, für mich war nie die Welt so schön, so schön. Heute bin ich froh, ich höre von irgendwo tausend schöne Melodien. Das ist so ein Tag, an dem ich etwas mag, vor Glück. Heute bin ich froh. Ich will keinen Regen sehen, denn ich möchte baden gehen. Möglichst nur bei 35 Grad. Blauer Himmel, blaues Meer und dann wie die Feuerwehr. In die Wellen, wenn was Hübsches naht. Ein Sommer ohne Regen, das müsste herrlich sein. Ein Sommer ohne Regen, mit lauter Sonnenschein. So ein Sommer kommt nicht oft, immer hat man drauf gehofft. Meistens aber waren die Wolken grau. Ohne Schirm ging niemand aus, heute bleibt das Ding zu Haus. Denn der Himmel strahlt im schönsten Blau. Ein Sommer ohne Regen, das müsste herrlich sein. Ein Sommer ohne Regen, mit lauter Sonnenschein. Mit lauter Sonnenschein. Ein Sommer ohne Regen, mit lauter noch erzählt. Die sind so fern, doch du bist mir so nah. Die sieben Wunder, die sind weit. Ihr Glanz ist längst Vergangenheit. Doch unser Glück ist Wirklichkeit, denn es ist da. Es ist leicht, es ist schwer. Blaue Bikini, wo, wo, wo, ja, diesen himmelblauen Bikini suche ich so. Ich weiß nicht, wie die Trägerin hieß. Ich weiß nur, sie war wunderschön. Wo ist der himmelblaue Bikini? Wer hat ihn gesehen? Wer hat ihn gesehen? Ich war gerade auf dem Weg in das kühle Nass, als mein Traum vorüberging und ich die Welt vergaß. Wo ist der himmelblaue Bikini? Wo, wo, wo, ja, diesen himmelblauen Bikini such ich so. Oh, hätte ich doch ein Foto gemacht, das wäre was fürs Magazin. Wo ist der himmelblaue Bikini? Wie finde ich ihn? Wie finde ich ihn? Ich lauf durch den weißen Sand, blicke übers Meer. Sonne, liebe Sonne, schick das Mädchen wieder her. ist der himmelblaue Bikini. Wo, wo, wo, ja, diesen himmelblauen Bikini such ich so, weiß ich es, welchen Strandkorb sie hat. Dann schwimm ich bald mit ihrem Glück. Wo ist der himmelblaue Bikini? Wann kommt er zurück? Wann kommt er zurück? Wann kommt er zurück? Sein. Schön, schön, schön wird er für uns beide. Dann tanz ich nur mit dir allein. Du, ich sag dir schön, schön, schön wird der Sonntag sein. Ich schau jeden Tag zum Kalender hin, zähl alle Blätter, bis ich wieder bei dir bin. 7 Tage gehen, ja, so schnell vorbei. Ich weiß, worauf ich mich die ganze Woche freu. Schön, schön, schön wird der Sonntag sein. Schön, schön, schön wird er für uns beide. Dann tanz ich nur mit dir allein. Du, ich sag dir schön, so schön wird der Sonntag sein. Jeder Weg zu dir ist ein Weg ins Glück. Lacht mich die Sonne an, dann lach ich froh zurück. Und das Bild von dir ist mein Talisman. Das ist der Grund, dass ich nie mutlos werden kann. Schön, schön, schön wird der Sonntag sein. Schön, schön, schön wird er für uns beide. Dann tanz ich nur mit dir allein. Du, ich sag dir schön, so schön wird der Sonntag sein. Schön, schön, schön wird der Sonntag sein. Schön, schön, schön wird er für uns beide. Oh, oh, oh, dann tanz ich nur mit dir allein. Du, ich sag dir schön, so schön wird der Sonntag sein. Schnell vergeht wie der Wind, den feinen Sand verweht. Oder kann die Sommerliebe für uns beide schon der Anfang sein für das große Glück zu zweit? Genau vor einem Jahr, ich weiß noch, wo es war. Die schönen Tage hatten erst begonnen. Verliebte ich mich in dich, doch etwas warnte mich und leise fragte ich dich. Sommerliebe ist das Sommerliebe, die so schnell vergeht wie der Wind, den feinen Sand verweht. Oder kann die Sommerliebe für uns beide schon der Anfang sein für das große Glück zu zweit? Nun bin ich wieder hier und du ganz nah bei mir, denn aus dem Flirt von damals wurde Liebe. Du siehst mich lächelnd an und denkst mit mir daran, wie es mit uns beiden begann. Sommerliebe ist das Sommerliebe, die so schnell vergeht wie der Wind, den feinen Sand verweht. Oder kann die Sommerliebe für uns beide schon der Anfang sein für das große Glück zu zweit? Ganz wunderbar, ganz wunderbar. nur für einen Trick, den dich darf ich erlauben. Ich wollte das nicht glauben, dass einer gleich sein Herz verlor. Das kommt doch nur im Kino vor. Doch als ich dich gesehen, da musste ich gestehen, bei dir ist alles anders. Ich sah dich und war gleich verliebt. Bei dir ist alles anders. Ein Glück, dass es sowas noch gibt. Ein Glück, dass es sowas noch gibt. Wenn ich so durch die Straßen gehe und ringsum schöne Mädchen sehe, hat keine mir von allen bis jetzt so gut gefallen, dass ich mein Herz verschenken will und nur an sie noch denken will. Erst seit ich dich gesehen, fand ich die Liebe schön. Bei dir ist alles anders. Ich sah dich und war gleich verliebt. Bei dir ist alles anders. Ein Glück, dass es sowas noch gibt. Ein Glück, dass es sowas noch gibt. Bei dir ist alles anders. Ich sah dich und war gleich verliebt. Bei dir ist alles anders. Ein Glück, dass es sowas noch gibt. Ein Glück, dass es sowas noch gibt. Ich weiß nicht, wie's geschah, doch auf einmal war warst du da und du hast mich über Nacht glücklich gemacht. Das immer viel zu schwer und ist alles grau in grau und ich finde den Weg nicht mehr. Wie seh ich dir dann ins Gesicht, hab ich bald die Zuversicht, dass das alles, was mich quält, morgen schon gar nicht mehr zählt. Aus schönen Tagen wird ein Jahr. Und auch Zeiten voller Angst und plötzlicher Trauer, wenn das Leid unser Glück befällt, werden wir überstehen, sie sind nicht von ewiger Dauer. Verrinnt. Nütze die Stunden, nütze die Tage, wir sind nicht nur ein Blatt im Wind. Nütze die Stunden, nütze die Jahre, wir sind nicht nur ein Blatt im Wind.